7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und holy shit, haben wir ein paar bewegte Tage hinter uns. Ich sage wir, weil ich davon ausgehe, dass jeder, der sich diesen Podcast anhört, zumindest mal UFC 189 gesehen haben wird. Und ja, ich habe versucht, Schritt zu halten. Ich habe mir Invicta angeguckt, ich habe mir natürlich UFC 189 angeguckt. Und das Ultimate Fighter Finale habe ich auch fast geschafft. Zwei Kämpfe fehlen mir noch. Also ich bin im Soll, kann man sagen, denn die gucke ich mir heute Abend noch an. Am Donnerstag geht's schon weiter. Donnerstag unserer Zeit, Mittwoch in den Staaten mit Frank Mir gegen Todd Duffy als Main Event. Und am Samstag dann Glasgow. Für uns dann eher erträgliche Anstoßzeiten, hätte ich fast gesagt. Aber es ist ja auch nicht ganz so falsch. Also wir haben weiterhin viele, viele Kämpfe vor uns. Und ich sag mal so, wenn das Ganze so unterhaltsam ist wie in den letzten Tagen, dann habe ich kein Problem mit derartig vielen Events. Aber ja, eigentlich habe ich schon ein kleines Problem mit so vielen Events. Mich ärgert, dass das so ein bisschen die großartigen Leistungen von Kämpfern, die ja auf den Cards eher weiter unten gekämpft haben, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also wer spricht großartig noch über Dennis Bermudez gegen Jeremy Stephens zum Beispiel? Einer der besten Kämpfe in diesem Jahr, wenn ihr mich fragt. Aber wurde natürlich überschattet von der Conor McGregor Show und natürlich von Robbie Lawler gegen Rory McDonald. Ja, auch der unfassbare High-Kick von Wonderboy Stephen Thompson gegen, das fällt mir sein Name nicht ein, Jake Ellenberger. Ich glaube, man kann ihn auch mittlerweile vergessen. Auch das geht so ein bisschen unter. Es ist alles zu viel auf einem Spot, habe ich das Gefühl. Und das ist natürlich schade. Das ist natürlich schade, dass man das so ein bisschen weglässt. Was habe ich heute vor in dieser Ausgabe? Ich versuche alles irgendwie unterzubringen. Aber für alle, die zum Beispiel sagen, du, Ultimate Fighter Finale interessiert mich nicht so sehr. Hier ist die Timeline für euch. Ich beginne mit ein paar News, spreche dann über UFC 189 und zum Schluss dann noch über das Ultimate Fighter 21 Finale. Eine Vorschau auf das Event in San Diego, Mittwoch Nacht, werde ich wahrscheinlich erst morgen aufnehmen. Mal gucken, vielleicht mache ich es auch heute noch, aber auf jeden Fall werde ich es separat von dieser Ausgabe hochladen, weil sonst wird es einfach zu lang. Bevor wir so richtig loslegen, natürlich meine Bitte, geht auf Twitter, followt mmaradio.de oder auf Facebook nach mmaradio suchen. Und da auf Gefällt mir klicken. Es ist noch nicht so eine richtig große Community da am Start. Von daher könnt ihr da ruhig noch mal ein bisschen drauf rumklicken, damit das sich noch so ein bisschen, wie gesagt, zur Community entwickelt. Ihr könnt mir über Facebook und Twitter dann Fragen und Themenvorschläge schicken. Oder ihr macht das via E-Mail. mmaradio@nonpg.de. Einfach eine E-Mail verfassen mit einer Frage, mit Themenanregungen. Und dann werde ich das hier in die Sendung mit einfließen lassen. In den letzten Tagen, muss ich ehrlich sagen, kam nicht allzu viel von euch. Ich kann es natürlich verstehen, ihr seid wahrscheinlich alle damit beschäftigt, die vielen UFC-Events, Interviews, Hall of Fame und was es da alles gab, nachzugucken. Mir geht's ja im Endeffekt genauso. Dann vielen, vielen Dank an neue iTunes-Bewertungen, die eingetroffen sind diese Woche. Vielen, vielen, vielen Dank. Wer es noch nicht getan hat, ich nerv euch so lange, bis ich alle iTunes-Bewertungen habe. Geht auf iTunes, gebt MMA Radio 5 Sterne. Nicht weniger, das ist wichtig, weil sonst bringt's ja nichts. Nur wer 5 Sterne gibt, kommt in den Kreis der Erlesenen oder irgend so ein Bullshit. Ja, also geht auf iTunes und vergebt eure Sterne an MMA Radio. Und ich sag's immer wieder dazu, weil das ist dann doch ein Thema, was ab und zu mal auf Twitter angefragt wird. Ihr müsst nicht immer auf nonpg.de alle Folgen durchscrollen, bis ihr bei den MMA-Radio-Folgen gelandet seid. Also gerade wenn ihr mal eine ältere Folge hören wollt. Es reicht, wenn ihr euch mmaradio.de merkt. Wenn ihr diese Internetadresse in euren Browser einhackt, dann kommt ihr zwar auch auf nonpg.de raus, aber direkt im MMA-Radio-Archiv. Da gibt's dann nur MMA-Radio-Folgen. Und noch was, auch die Frage kam auf, ich werde in absehbarer Zeit auch die älteren Folgen wieder hochladen und das Archiv sozusagen vervollständigen, also sprich die Folgen, die ich früher mit Chris gemacht habe. Gleiches gilt für Non-PG und für Ecken 2.11er. Wir werden also unser Archiv vervollständigen, aber nach und nach. Keine Hektik, alles in Ruhe. Wir haben ja auch noch ein Leben außerhalb des Podcastens. Aber dafür habt ihr, da bin ich mir sicher, Verständnis. So, jetzt zu den News. Los geht's mit einer Ankündigung, die ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt. UFC 200 findet am 2. Juli 2016 in der neuen MGM Arena statt. 20.000 Mann gehen da rein, also ein bisschen mehr als jetzt am Samstag. Und ja, die Halle wird natürlich großartig werden. Das muss so irgend so eine Top-of-the-Notch-Halle werden. Dana White wird schon ganz feucht im Schritt, wenn er von dieser Halle redet. Für alle, die jetzt diesen Wahnsinn miterlebt haben, ringsrum um UFC 189, da möchte ich fast schon versprechen, dass UFC 200 da nochmal einen draufsetzt. Also wer irgendwie mal ein Event in Las Vegas miterleben will, ein UFC-Event, sollte sich diesen 2. Juli vormerken und rechtzeitig buchen. Es wird mit Sicherheit phänomenal werden und die UFC wird mit UFC 200 versuchen, alles zu toppen, was es bislang jemals in der UFC gab. Also ich habe jetzt auch auf Twitter, ich glaube, der Patrick hat mir mal seine Dreamcard geschickt, jetzt gucke ich nochmal nach, was er mir da geschrieben hat. Das könnt ihr übrigens auch tun, zum Beispiel auf YouTube, schreibt in die Kommentare, was wäre eure UFC 200 Dreamcard? Oder ihr schreibt das auf nonpg.de unter dem Artikel, gibt es natürlich auch so ein Kommentarfeld, da könnt ihr es auch hinschreiben. So, also Patricks UFC 200 Wunschcard wäre Whiteman gegen Rockhold, Daniel Cormier gegen Jon Jones, Jose Aldo gegen Conor McGregor, Ronda Rousey gegen Cyborg, CM Punk Debüt und Lawler gegen GSP. Klingt gut. Müssen wir mal gucken, wie viele Häkchen wir dann am 2., was habe ich gesagt, Juli, dann hinter Patricks Dreamcard machen können. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie so eine Traumcard im Kopf habt, ich finde das immer ganz interessant, schickt mir die ruhig. Das, wie gesagt, lese ich mir immer gerne durch. Ja, wie leite ich jetzt zum nächsten Thema über? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber kurz vor den Weigh-ins bei UFC 189 gab es eine kleine Auseinandersetzung zwischen Conor McGregor und Uriah Faber. Also Conor McGregor lief durch die Katakomben im MGM oder in der MGM Arena. Auf einmal kommt Uriah Faber dazu. Moment, Uriah Faber hat es sogar erklärt. Uriah Faber war auf dem Klo, hat gerade gekackt. Ist dann aus dem Klo raus und Conor McGregor wollte in dieses Klo rein. Und so sind die beiden sich praktisch über den Weg gelaufen und haben sich so spaßhaft zuerst mal so ein bisschen sich auf den Kopf geklopft und dann sah es so aus, als ob Uriah Faber Conor McGregor an die Hüften greift und dann ist Conor irgendwie so ein bisschen ausgetickt und hat das zu ernst genommen. Man muss berücksichtigen, dass Conor McGregor noch vor den Weigh-ins da gerade durch die Gegend lief und mit Sicherheit noch ja einfach auch mental sehr angeschlagen war. Ihr wisst, dass die Weigh-ins, die verlangen viel von einem und ja, dann kommt da der Coach deines Gegners auf dich zu und albert da mit dir herum und ich kann mir schon vorstellen, dass das einen so ein bisschen auf den Sack geht. Ja, vielleicht muss Uriah Faber da auch ein bisschen taktvoller sein. Warum erzähle ich euch das? Ihr werdet es eh mitbekommen haben. Ich leite auf das nächste Thema über, ich habe es ja gerade erklärt. Denn nach dem Ultimate Fighter oder während dem Ultimate Fighter 21 Finale wurde bekannt gegeben, dass wir nicht Ultimate Fighter endlich los sind. Nein, es wird noch eine 22. Staffel geben. Und diesmal sind die Coaches Uriah Faber und Conor McGregor. USA gegen Europa ist das Motto. Ein paar Sachen. Eins vorneweg, es wird kein Kampf zwischen Uriah Faber und Conor McGregor beim Finale von Ultimate Fighter 22 geben. Diesen Kampf wird es nicht geben. Diesen Kampf hätte es gegeben, wenn Conor McGregor verloren hätte gegen Chad Mendes. Wird es also nicht geben. Die Dreharbeiten beginnen noch diese Woche. Das heißt, Conor McGregor fährt wieder nicht nach Hause, bleibt noch weitere 2 Monate in Las Vegas. Und ab 9.9. Kann man dann Ultimate Fighter 22 in den USA bei Fox Sports One begutachten. Wie gesagt, ein paar Sachen will ich noch dazu kurz loswerden. Aus meiner Sicht ist das schwierig. Also Conor McGregor, klar, ist in alle Munde, ist der größte Star der UFC und jetzt wird er in die Show gepackt, die einem fast noch am meisten auf den Sack geht. Kein Mensch guckt sich mehr Ultimate Fighter an. Die 21. Staffel hatte die schlechtesten Ratings aller Ultimate Fighter Staffeln bisher. Das Ding ist einfach sowas von tot und es interessiert sich halt einfach keiner mehr dafür. Und ich verstehe, was die UFC jetzt damit bezwecken will, dass man McGregor damit reinsteckt. Und man möchte da so ein bisschen Hype generieren. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die ersten 1-2 Folgen gute Einschaltquoten haben, aber dann erkennen die Leute halt auch wieder, es ist dasselbe, was wir halt schon 100-mal gesehen haben. Dana White wird uns davor wieder erzählen, dass es die größte und beste Staffel ist, die wir je gesehen haben. Da passieren unglaubliche Dinge. Dann guckt man sich das an und ist wieder enttäuscht. Es ist einfach durch, dieses Ding. Und aus meiner Sicht ist das ein Fehler, wenn du deinen größten Star in diese relativ schlecht angenommene Show steckst. Ja, das... Bring ja mal eine WWE-Analogie. Das ist wie wenn du halt John Cena jedes Mal bei Superstars auftreten lässt oder sowas, ja? Oder bei irgendwelchen YouTube-Shows oder bei der Kickoff-Show zu Pay-Per-Views und so. Das machst du halt eigentlich nicht. Denn es sorgt nicht dafür, dass mehr Leute einschalten, sondern es sorgt eher dafür, dass man vielleicht sogar Conor McGregor ein bisschen über wird. Denn mir ist das zu viel Conor McGregor gerade aktuell. Ist natürlich logisch, er ist, wie gesagt, der größte Star der UFC, aber man sollte da so ein gewisses Maß finden, dass uns Conor McGregor nicht über wird einfach. Ich meine, wie lange kannst du das aushalten, dass einer ständig von sich erzählt, dass er der Allergrößte ist und jedem in die Fresse haut? Das ist irgendwann mal durch, das Thema. Also klar, es ist jetzt cool gewesen und mit den irischen Fans, aber die fehlen ja alle. Es sind keine irischen Fans bei Ultimate Fighter 22 im Start. Das nächste ist, Conor McGregor muss da als Coach fungieren. Nicht, dass er das nicht könnte, aber ja, sein Trash-Talk, seine unterhaltsamen Interviews, ich glaube, die kommen da nicht so zu tragen. Und vielleicht schadet das sogar seinem Charakter. Und man erkennt plötzlich, ja, ey, das ist ja doch ein ganz cooler Typ. Und man merkt halt, ja, es ist halt einfach nur eine Show, die er da abliefert vor den Kämpfen und so. Und diese Mystik um ihn herum, die würde ich aufrechterhalten, indem ich ihn nicht in so ein Reality-Format packe. Ja? Und ich habe auch noch nie gehört, dass irgendein Kämpfer davon wirklich profitiert hat, dass er Ultimate Fighter gecoacht hat. Also, aus meiner Sicht ist das ein sehr, sehr fragwürdiger Move. Ich muss hier mal trinken. Übrigens bei uns schon wieder 35 Grad. Aber ihr kennt mich, mir macht das nichts aus. Ich hänge einfach wieder im Freibad ab. Zurück zu Ultimate Fighter 22. Aus meiner Sicht, ja, wie gesagt, kein allzu guter Move. USA gegen Europa, ja, komme ich mit klar. Man muss natürlich abwarten, wer die Kämpfer jetzt dann da sind, ob die Jungs was taugen oder nicht. Wahrscheinlich hätte mir eine Ultimate Fighter Europa-Staffel besser gefallen, die in Europa stattgefunden hätte und hauptsächlich für den europäischen Markt auch dann ja kreiert worden wäre. Es sieht so aus, als ob wir doch dieses Jahr kein Ultimate Fighter Europa miterleben, würde ich jetzt mal so behaupten. Würde aus meiner Sicht jetzt keinen Sinn machen, nochmal Ultimate Fighter Europa zu bringen, nachdem man jetzt USA gegen Europa schon am Start hat. Wir bleiben noch mal kurz bei UFC 189, was auch noch wichtig war. Chad Mendes hat sich bereits in der ersten Runde den rechten Daumen gebrochen im Kampf gegen Conor McGregor. Ich gehe natürlich nachher noch ausführlicher auf den Kampf ein, aber ich arbeite ja gerade einfach die News ab, die ich mir in den letzten Tagen so ein bisschen notiert habe. Also es ist schwierig, Schritt zu halten, muss man gleich dazu sagen. Es ist schwierig, Schritt zu halten. Vor allem ist dieser Bullshit-Faktor in den letzten Wochen so oder letzten Tagen so hoch. Also ich checke fast jede News 2 oder 3 Mal, bevor ich die hier mit reinnehme, weil man hört so viel Bullshit und es ist echt schwierig, da noch durchzublicken, weil halt einfach zu viel Content, zu viele Media-Outlets sind unterwegs, die sich irgendwie einen Namen machen wollen, irgendwie Klicks generieren wollen. Deswegen habe ich meine News jetzt hier, ich sag mal, nicht perfekt abgemischt. Kann mal sein, wie jetzt, dass ich plötzlich über UFC 189 spreche, obwohl ich davor über Ultimate Fighter 22 gesprochen habe. Aber so ein bisschen passt es ja trotzdem zusammen. Chad Mendes, McGregor, also das passt schon. Und wir bleiben nochmal in der Featherweight Division, denn es besteht weiterhin Verwirrung um die Verletzung von Jose Aldo. Ich würde sogar so weit gehen, dass da mittlerweile ein richtiges Chaos vorherrscht. Der Ausgangspunkt war die Dana White Q&A, die er bei UFC 189 abgehalten hat. Übrigens, wer es nicht gesehen hat, guckt es euch an. Dana White muss wirklich der geilste Mensch der Welt sein. Der erfüllt da Träume am laufenden Band. Leute stehen auf, sagen, hey, mein größter Wunsch wäre es, mal neben den Octagon Girls zu sitzen. Dann, sagt Dana White. Der eine möchte mal bei den Reigns dabei sein. Kein Problem, du bist bei den Reigns dabei. Der nächste möchte Karten für San Diego und in der ersten Reihe mit Dana den Kampf angucken. Mach mal, Buddy. Also Dana White, Hut ab. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist Folgendes. Dana White wurde gefragt, was jetzt eigentlich mit Jose Aldo ist. Ihr kennt die Geschichte, es hieß, Aldo hat eine gebrochene Rippe, dann wieder nicht, dann hat er wieder doch eine, dann ist er wieder von amerikanischen Ärzten begutachtet worden und die haben gesagt, ja, er könnte kämpfen. Die brasilianischen Ärzte sagen, er könnte nicht kämpfen. Und deswegen gab es die Frage bei der Q&A. Und Dana sagte, die Verletzung, die man auf den Röntgenbildern im Internet gesehen hat, also die habe ich ja auch gesehen, das war eine alte Rippenverletzung, die verheilt ist, aber trotzdem sieht das halt dann nicht mehr aus wie so eine gesunde Rippe, sondern hat halt so eine Verformung, sage ich jetzt mal. Und Aldo habe keine gebrochene Rippe, sagt Dana White. Die Rippe ist lediglich verstaucht, so wie wir es von Anfang an gesagt haben. Und Dana sagte, warum Aldo den Kampf abgesagt hat, ist ganz einfach. Er kann aufgrund dieser Verstauchung, aufgrund dieser Rippenverletzung nicht den Weightcut so durchführen, wie er es sonst gewohnt ist. Und es besteht die Gefahr, dass er einfach nicht auf das notwendige Gewicht runterkommt. Und deswegen hat Jose Aldo gesagt, ich trete nicht bei UFC 189 an. Kurze Zeit später konnte man dann auf brasilianischen Seiten lesen, alles Bullshit. Der Arzt, der Jose Aldo untersucht hat, widerspricht dem, was Dana White gesagt hat. Er sagt, die UFC habe nur die Röntgenbilder, der Bruch sei aber nur zweifelsfrei auf den MRI-Bildern zu sehen. So. Dann dreht Dana White völlig am Rad und sagt, bei der Pressekonferenz nach UFC 189, da wurde er natürlich wieder drauf angesprochen, was ist jetzt? Der Arzt sagt, die sei doch gebrochen. Hat Dana White einfach nur noch gesagt, Leute, ich sag gar nichts mehr zu Jose Aldo. Ich habe nie schlecht über ihn geredet oder ihn irgendwie nicht mit genügend Respekt behandelt. Aber die Scheiße, die da aus Brasilien kommt, das ist der Hammer. Das sind alles nur dumme Lügen. Es wird einem jedes Wort im Mund umgedreht. Fakt ist, Jose Aldo hat keine gebrochene Rippe. Jose Aldo konnte deswegen nicht bei UFC 189 antreten, weil er den Weightcut nicht geschafft hätte. Und Dana White ist einfach auf 180, weil ihm das Ganze so sehr auf den Sack geht. Er sagt im Endeffekt das, was er aus Brasilien mitbekommt, aus dem Aldo-Camp. Dann wird ihm das Wort im Mund rumgedreht, die Ärzte widersprechen ihm. Und ich glaube, was Dana White gerne wollen würde, ist, dass Jose Aldo mal aufsteht und sagt, so sieht's aus. Leute, meine Rippe ist nicht gebrochen, so und so sieht's aus, aber Jose Aldo hält einfach den Mund und sagt gar nichts. Und das ist der Grund, warum Dana White, glaube ich, so einen Hals hat. Es ist nicht das, dass da irgendwelche Medien dann ständig darüber berichten oder dass der Arzt behauptet, die Rippe sei doch gebrochen. Er möchte ja wahrscheinlich seine Reputation nicht aufs Spiel setzen, kann ich verstehen. Vielleicht ist er in Brasilien ein angesehener Sportmediziner und jetzt wird er da entlarvt, dass er Bullshit erzählt hat. Das ist nicht so einfach hinzunehmen für so einen Arzt, das kann ich schon nachvollziehen. Aber was Dana einfach wollen würde, ist, glaube ich, dass Jose Aldo sich mal öffentlich äußert und sagt, Leute, meine Rippe ist nicht gebrochen, aber mit dieser Verletzung, die ich da erlitten habe, kann ich keinen Weightcut machen. Das ist die Geschichte, Punkt. Und dann könnte Jose Aldo sogar noch sagen, wir hätten bis Oktober warten können, wäre kein Problem gewesen, aber ihr könnt nicht von mir erwarten, dass ich jetzt, weiß ich nicht, mit 156 Pfund da antrete und von euch einen auf den Deckel kriege. Nee, ich bin Profi und ich kann halt nicht antreten, weil ich die Weltcard nicht schaffe. Ich sag's nochmal, Punkt. Müssen wir abwarten, wie die Geschichte weitergeht. Dana hat gesagt, er möchte nicht mehr über dieses Thema sprechen. Man kann vielleicht auch noch dazu sagen, dass, so wie es aussieht, Conor McGregor vor einem Titelvereinigungskampf keinen anderen Gegner mehr für die Fäuste bekommt. Also es hieß ja dann mal Frankie Edgar vielleicht noch zwischen Jose Aldo und Conor McGregor. Nein, wird es nicht geben, sagt jedenfalls Dana White. Der nächste Kampf für Conor McGregor ist definitiv Jose Aldo. Und es deutet einiges darauf hin, dass wir Jose Aldo gegen Conor McGregor bei der Year-Ends-Show sehen. Also Dublin schließe ich eigentlich aus. Wenn man Dana White so ein bisschen reden gehört hat, kann man es, glaube ich, ausschließen. In Dublin wird dieser Kampf in diesem Jahr nicht stattfinden. Ich glaube, die UFC geht auf, ich weiß nicht, wann das Year's End Event ist, ob das wieder am 2.1. ist oder am 30.12. Ich habe jetzt den Kalender nicht vor mir, deswegen kann ich es nicht genau einschätzen, aber ich kann jetzt kommen, jetzt gucke ich hier einfach mal, so viel Zeit muss einfach sein, da kann ich nebenbei auch nochmal einen Schluck aus der Pulle nehmen. Also wahrscheinlich wird das Ganze am 2.1.2016 stattfinden. 2.1. oder ja, 2.1. oder 26.12. Ich denke eher 2.1. Ich glaube nicht, dass die in die Feiertage reingehen. Und das ist wo der angeschrebte Termin für den Vereinigungskampf. So. Dann noch eine Meldung zum Thema Doping, habe ich ja jede Woche dabei. Ihr könnt euch mit Sicherheit noch dran erinnern, letzte Woche habe ich euch erzählt, dass Conor McGregor im Vorfeld zu UFC 189 getestet wurde. Die Nevada State Athletic Commission hatte die Ergebnisse vorliegen, hat diese Ergebnisse nicht veröffentlicht. Sie haben gesagt, die Ergebnisse werden erst nach UFC 189 veröffentlicht. Die California State Athletic Commission macht das ganz anders, denn die hat ihre Doping-Testergebnisse für UFC San Diego am Montag veröffentlicht. Also UFC San Diego findet ja jetzt am Mittwoch statt und ja, California State Athletic Commission sagt, hier sind unsere Doping-Testergebnisse. Alle Kämpfer haben den Test bestanden. Bei allen fiel der Test negativ aus, sogar bei Gilbert Melendez. Also das muss man nochmal sagen, Gilbert Melendez ist, wie die Amis sagen, off the juice. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man so ein Risiko eingehen kann und die Ergebnisse praktisch zurückhalten kann, wenn man, also egal was dabei rauskommt, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. So wie es die California State Athletic Commission macht, so muss es eigentlich sein, wenn du vor dem Event testest und die Ergebnisse bekommst, dann solltest du die Ergebnisse auch vor dem Event veröffentlichen. Aber das wirft bei mir noch mehr Fragezeichen auf. Ja, man könnte ja jetzt fast schon böswillig unterstellen, ja gut, UFC San Diego sind jetzt keine großen Stars dabei, da wäre es jetzt eigentlich auch fast egal gewesen, wenn jemand positiv erwischt worden wäre, dann wäre er halt nicht auf der Card. Das wird jetzt diesem Event auch nicht so viel ausmachen und UFC 189, wenn da Conor McGregor im Vorfeld positiv getestet werden würde, dann wäre das natürlich eine Katastrophe. Ja, und das, genau dieser Fakt, dass das so viele Verschwörungstheorien zulässt, ist einfach das Problem und da habe ich kein Verständnis für die Jungs da in Nevada, die sollten es eigentlich besser wissen. So, jetzt komme ich zu UFC 189, ich lasse die Prelims mal außen vor, das war, muss man ganz ehrlich sagen, das war nicht so besonders schön, aber alle, die ab dem Matt Brown-Tim Means-Kampf eingeschaltet haben, sind wirklich bei diesem Event auf ihre Kosten gekommen. Solltet ihr UFC 189 noch nicht gekauft haben, ohne Scheiß, es ist jeden Cent wert. Es sind einfach nur durch die Bank weg großartige Kämpfe. Es gibt wirklich bei diesem Event nichts, was nicht abgeliefert hätte. Es ist phänomenal gewesen. Es ist phänomenal gewesen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es war, glaube ich, das Beste oder die beste UFC Main Card, die ich je gesehen habe. Natürlich mag sein, dass es auch schon ähnlich gute Kämpfe gab oder so, aber es hat natürlich noch mal eine andere Würze, wenn Titel auf dem Spiel stehen, wenn du die Kämpfer kennst, ja, also wenn da irgendwo in Australien Hinz gegen Kunz boxt, ja, es ist halt dann auch ein bisschen schwierig, da emotional sich richtig mit reinzunörden. Aber bei UFC 189 war das kein Problem und natürlich Conor McGregor gewinnt gegen Chad Mendes. Erinnert ihr euch noch an meinen ausgefüllten Wettschein? Muss ich dazu sagen, der hat sich schon früh verabschiedet oder meine Hoffnung, dass ich da was einsammle, kohletechnisch, hat sich schon früh verabschiedet. Aber dennoch, ich habe dann so gedacht, ja, der Chad Mendes, der wird das schon machen, das Ding. Also gerade so nach den ersten zwei Runden dachte ich mir, ja, der grappelt den Conor McGregor aus und irgendwann wird Conor McGregor mental gebrochen sein und dann wird Chad Mendes einen Guillotine-Joke ansetzen und dann ist die Sache durch. Ja, Pustekuchen. Man hat dennoch gesehen im Kampf zwischen McGregor und Mendes, dass Conor McGregor ein Problem mit diesen Takedowns hat. Jetzt muss man mal gucken, wie er sich gegen nicht ganz so gute Wrestler schlägt, wie Chad Mendes einer ist. Chad Mendes ist zweifelsohne aus meiner Sicht in der Featherweight Division der stärkste Wrestler. Dass er Conor McGregor zu Boden bekommt, ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Von 6 Versuchen hat es Chad Mendes 4-mal geschafft, Conor McGregor zu Boden zu bringen. Und aus meiner Sicht hat er die erste Runde gewonnen und auch die zweite. Klar, in der zweiten Runde kurz vor Schluss ging er dann, oder wurde er dann aus dem Kampf genommen, via TKO hat er ja diesen Kampf verloren. Dazu komme ich auch gleich noch. Aber man hat halt gesehen, wie du Conor McGregor besiegen kannst, indem du ihn zu Boden wrestlest und da unten einfach hältst. Immer wieder Ground and Pound und ihn einfach davon abhältst, in die Standposition zu kommen und seine Kicks und seine wirklich extrem guten Kombinationen zu zeigen, seine akkuraten Schläge anzusetzen. Das musst du einfach verhindern. Du musst ihn irgendwie am Boden halten. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass Conor McGregor da einen Weg finden würde, wieder auf die Beine zu kommen. Im Endeffekt hat Chad Mendes ihm eine Tür geöffnet, als er kurz vor Schluss der zweiten Runde das Risiko eingegangen ist und den Guillotine-Choke versucht hat. Und seine Position aufgegeben hat und Conor McGregor hat davon profitiert, ist dann aufgestanden, hat einen Kick gelandet, seine Kombos gelandet und jetzt sind wir bei dem wahrscheinlich interessantesten Punkt, hat Herb Dean dann zu früh Chad Mendes aus diesem Kampf genommen, es waren ja nur noch 3 Sekunden auf der Uhr. Aus meiner Sicht geht das Ding okay, denn so wie viele mache ich das auch, ich gucke zuerst auf den Kämpfer, der den Kampf verloren hat und Chad Mendes hat nicht einmal irgendwie darauf erbost reagiert. Er hat auch bei der Post-Fight-Press-Konferenz nicht irgendwas Negatives gesagt. Er hat gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, Conor hat davon profitiert und hat den Kampf gewonnen. Und es sah für mich nicht wie ein gefixter Kampf aus oder wie man hört ja immer so durch die Zeilen oder auf Twitter habe ich es jetzt oft gelesen, ja, dass die UFC da ihre Finger mit im Spiel hatte und Herb Dean irgendwie da noch ein paar Euro sich verdient hat, dass er praktisch den Kampf frühzeitig beendet hat und so. Das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Auch nicht, dass Chad Mendes da irgendwie geschmiert worden wäre oder so. Das macht für mich keinen Sinn. Also das glaube ich nicht. Und das Chad Mendes sagt das ja auch. Er hat gesagt, Conor McGregor ist nicht so sehr die Punching Power, die er hat. Conor McGregor kann halt unfassbar akkurat zuschlagen. Das heißt, er braucht weniger Kraft, aber er trifft immer so gut, dass seine Schläge extrem effektiv sind. Und das ist das Gefährliche. Er muss dich halt nicht 20 Mal fast treffen mit einem Wahnsinnshammer, sondern er trifft dich halt 2-3 Mal. Und jeder, der schon mal geboxt hat, weiß, wenn man bestimmte Punkte trifft, dann klingelt's im Gebälk. Und so war's halt bei Chad Mendes auch. Und man muss den Hut ziehen vor Conor McGregor. Er hat das aus meiner Sicht extrem gut gemacht, er ist ruhig geblieben, auch in der für ihn eher schlechteren Position auf dem Boden, im Gegenteil, er hat was sehr Interessantes gemacht, er hat ja dann immer wieder Chad Mendes da irgendwie belabert und ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, warum macht er das, sollte er sich nicht mehr darauf konzentrieren, aus dieser Situation sich irgendwie zu befreien und ich glaube, dass das gar nicht so doof ist, er wird gemerkt haben, okay, wenn der Chad Mendes mich hier auf dem Boden mit Schlägen irgendwie malträtiert, das macht mir nicht so viel aus irgendwelchen Gründen, die Schläge verletzen mich nicht zu sehr oder setzen mir nicht zu sehr so, wenn ich ihm jetzt aber immer wieder Feuer unter den Arsch mache und sage, ist das alles, kommt da nicht noch mehr, wird Chad Mendes immer mehr Power in diese Schläge stecken und immer mehr Kraft aufwenden. Und ergo wird er natürlich auch müder werden. Und das ist dann Conor McGregors Möglichkeit. Er wusste, dass er sowieso den konditionellen Vorteil hat vor Chad Mendes. Und wenn er jetzt schon in einer Position ist, wo er sich nicht befreien kann, aber wo er auch nicht für sich das Gefühl hat, gefährdet zu sein, ja, dann hat er vielleicht mit seinem Trash-Talk noch dafür gesorgt, dass Chad Mendes mehr Power in die Schläge gelegt hat und schneller müder wurde. Mendes hat ja bei der Pressekonferenz schon gesagt, ich war in der ersten Runde schon platt. Und das merkst du natürlich als Kämpfer. Du merkst, wie jemand atmet, du merkst, wie jemand schlägt. Und Conor McGregor, vielleicht wird das ein extrem cleverer Schachzug, Chad Mendes einfach immer mehr dazu zu treiben, dass er immer stärker zuschlägt. Vor allem Mendes merkt er dann auch, okay, ich werde müder. Hey, ich muss jetzt den Kampf wahrscheinlich finishen, weil wenn der über die Zeit geht, dann falle ich hier irgendwie um. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein cleverer Schachzug von Conor McGregor war. Also, ich bin beeindruckt von der Leistung von Conor McGregor und ich werde nie wieder gegen ihn tippen. Das sage ich hier auch offiziell. Ich bin wirklich beeindruckt, weil auch diesen Druck, den er gehabt haben muss, das muss man sich einfach mal vorstellen, was auf ihn für eine Last lag. Also, dass man da so abliefert, das kann man eigentlich nicht hoch genug würdigen. Also, das ist wirklich... Das war wirklich beeindruckend. Da fehlen mir auch fast die Worte. Also ich ziehe meinen Hut und das Tolle ist, ich glaube, Ariel Helwani hat das auch gesagt, auch wenn ich kein Fan von ihm bin, manchmal sagt er trotzdem was Normales oder was Vernünftiges. Conor war im Moment des Sieges nicht das Großmaul und der arrogante Sack. Im Moment des Sieges war er sehr respektvoll und hat seinem Team diesen Sieg mehr oder weniger gewidmet, hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es eine Teamarbeit war, hat Chad Mendes mit Respekt behandelt. Und das fand ich groß. Bei vielen ist es genau andersrum. Also, dass die dann schlechte Gewinner sind. Und Conor McGregor, hat auch da viel Respekt von mir erhalten für das, was er da nach dem Kampf alles so gesagt hat und wie er sich verhalten hat. Also Conor McGregor ist in meiner Gunst definitiv gestiegen, kann man so sagen. Ja, dann kommen wir zum Co-Main-Event und ich hab mir den Kampf ja live angeguckt und habe auf Twitter schon geschrieben, das ist eigentlich mein Main-Event. Und natürlich, klar, der Hype um Conor McGregor ist unglaublich und auf den habe ich mich auch gefreut, aber rein vom Kämpferischen her ist es so gewesen, dass das der Kampf war, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Dann war es leider Gottes so, dass in den ersten 5 Minuten der Kampf nicht ganz so unterhaltsam war, aber ab dann behaupte ich jetzt hier, war das Beste, was ich je in der UFC gesehen habe. Ich fand es sogar besser als John Jones gegen Alexander Gustafsson. Es kann sein, dass ich jetzt da so ein bisschen überreagiere, weil es halt einfach noch so nah oder so kurz zurückliegt und man emotional da noch so ein bisschen mitgeht. Ich brauche nicht viel über diesen Kampf sagen. Das war ein unfassbarer Kampf, der vor und zurück geht und beide Kämpfer sind sich im Endeffekt ebenwürdig gewesen und es war Wahnsinn. Dann gehen die in die 5. Runde. Ich lasse jetzt mal diese ganzen spektakulären Szenen in der 2. und 3. Runde und auch in der 4. Runde aus. Also ich muss, glaube ich, nicht dazu viel. Doch, ich musste was dazu sagen, das geht gar nicht anders. Ich fand es phänomenal, es gab diesen Headkick von Rory McDonald gegen Robbie Lawler, eigentlich auf die Deckung. Ich denke so, ja gut, war halt ein Headkick auf die Deckung. Und auf einmal fängt Robbie Lawler an zu schwanken. Im Nachhinein sagt er, er war voll da, aber irgendwie kam er aus dem Gleichgewicht und deswegen kam das so ein bisschen merkwürdig rüber und er war aber eigentlich voll da, ist schnell wieder bei klarem Verstand gewesen. Dennoch, es war halt so ein kompletter Gamechanger in dem Moment, weil bis zu dieser Situation hat Robbie Lawler den Kampf eigentlich im Griff gehabt und dann kam eben dieser Headkick und Rory McDonald ist danach auch abgegangen wie so eine Maschine und Robbie hat einfach dagegen gehalten und hat sich selber im Kampf gehalten und er hat so viele Headkicks kassiert. Ich möchte mir da gar nicht ausmalen, was das für seine Zukunft als Mensch bedeutet. Das kann nicht gesund sein, ganz klar. Und einer der krassesten Momente, die ich je in der UFC miterleben durfte, war wirklich dann zwischen der 4. und 5. Runde. Also für alle, die es nicht gesehen haben, die 4. Runde wird abgehupt, sage ich jetzt mal. Und dann stehen sich Robbie Lawler und Rory McDonald einfach nur gegenüber. Und zwar face to face, wie bei so einem typischen Stare-Down. Sekundenlang. Und ein Cutman und John McCarthy müssen die beiden voneinander trennen. Dieser Moment, der ging mir wirklich durch Mark und Knochen. Ich saß da, ich bin dann auch aufgestanden und ich fand das so intensiv, dieser Moment zwischen diesen beiden. Und du wusstest, in dieser 5. Runde, da passiert noch irgendwas. Und die Ecke von Robbie Lawler hatte ich mir dann auch gesagt, du bist hier ein Löwe, du musst dir diesen Kampf holen, du bist der Champ. Und die haben den so heiß gemacht, den Jungen, und der kam raus und hat Rory McDonald einfach nur vernichtet. Einfach nur vernichtet. Rory McDonald, in der 1. Runde hat er sich schon das Bein gebrochen, in der 2. Runde die Nase und in der 3. Runde wurde die Nase dann völlig demoliert. Der Kampf war so wirklich so phänomenal, das ist ein Kampf, den werde ich mir definitiv nochmal irgendwann angucken. Mache ich eigentlich nicht, weil ich gar nicht die Zeit dafür habe, mir Events oder Kämpfe immer wieder anzugucken, obwohl ich sie schon gesehen habe. Ich nutze dann meistens die Zeit und gucke mir Kämpfe an, die ich noch nicht gesehen habe, gerade was so die Vergangenheit und die Anfangszeit der UFC angeht. Aber diesen Kampf werde ich mir definitiv nochmal angucken. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, was das für die Zukunft von Rory McDonald bedeuten könnte. Es könnte sein, dass dieser Kampf viele, viele Jahre als UFC-Fighter einfach ihm gekostet hat. Also er hat schon extrem viel eingesteckt. Gleiches geht natürlich auch für Robbie Lawler. Es ist ein Wahnsinnskampf gewesen. Und man kann einfach nur hoffen, dass Rory McDonald nicht allzu viel Schaden davon trägt. Aber das war ein Wahnsinn. Das war wie wenn zwei Panzer mit Vollspeed aufeinander zurauschen. Es war einfach unfassbar. Und gleiches gilt für Jeremy Stephens gegen Dennis Bermudes. Aus Zeitgründen will ich auch gar nicht so viele Worte jetzt darüber verlieren. Ich möchte ja auch noch über was anderes erzählen. Aber auch dieser Kampf, das ist ein Fight of the Year Candidate aus meiner Sicht. Das ist einfach phänomenaler Kampf gewesen. Auch über 3 Runden geht's hin und her. Und dann landet Jeremy Stephens so ein Knie, so ein unfassbares Knie und knockt Dennis Bermudes danach mit den Punches aus. Es ist auch das wieder ein unglaublicher Kampf und man redet relativ wenig darüber. Man redet immer nur über Conor McGregor. Wenn dieser Kampf Main Event von irgendeiner Kackshow im August gewesen wäre, würde man tagelang davon sprechen. Jetzt rutscht das mehr oder weniger so ein bisschen nach hinten. Ist es sehr, sehr schade. Ich finde es auch schade für Dennis Bermudez. Ich mag den Typen eigentlich, aber hier hat er halt einfach den Kürzeren gezogen. Jeremy Stephens hat sein Gewicht zuerst nicht geschafft und dann zwar diesen Kampf gewonnen, hat dann gleich auch bei der Post-Fight-Press-Conference nochmal von Dana eine auf den Latz gekriegt dafür, dass er sein Gewicht nicht geschafft hat. Dennoch sah er ganz okay aus in dieser Division. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, ob er in der Featherweight Division das Gewicht erreichen kann. Sonst macht das Ganze natürlich für ihn keinen Sinn. Sonst muss er wieder eins hoch. Aber wenn er es schafft, ist er in der Featherweight Division definitiv ein Kandidat, den man im Auge behalten muss. Gunnar Nelson, auch mit einer tollen Leistung, habe ich so nicht erwartet gegen Brandon Fetch. Ich habe ja im Vorfeld noch gesagt, naja, Gunnar Nelson hat jetzt nicht die größten oder die stärksten Gegner vor die Fäuste bekommen. Und als er dann mal gegen Rick Story antreten musste, war es dann auch gleich ja nicht ganz so toll, sage ich jetzt mal für ihn. Ich kriege gerade eine Breaking News rein. Jose Aldo wird in 2 Wochen wieder mit dem Training beginnen, hat er verlauten lassen. Kann es jetzt gerade nicht verifizieren. Ich sehe es gerade nur auf Twitter, kann ich trotzdem mal sagen. Also Jose Aldo plant in 2 Wochen wieder mit dem Training zu beginnen und möchte so schnell wie möglich Conor McGregor vernichten. Das sagt Twitter. Zurück zu Gunnar Nelson. Und er hat dann hier gegen Brandon Fetch eigentlich einen guten Gegner gehabt, den er relativ gut im Griff hatte und den er beeindruckend besiegt hat mit einem Rear Naked Choke. Natürlich wieder mit starkem Striking hat er diesen Rear Naked Choke forciert, muss man sagen. Also der hat wirklich beim Striking richtig dazugewonnen, der gute Gunnar Nelson, und konnte dafür sorgen, dass er dann in eine Position kam, die ihm ermöglicht hat, Brandon Fetch zu submitten, muss man eigentlich sagen. Und bei Brandon Fetch habe ich das Gefühl, dass die UFC ein bisschen zu schnell aufs Gaspedal getreten ist und mit Benson Henderson und Gunnar Nelson einfach zu starke Gegner dem guten Brandon Fetch vor die Fäuste geworfen hat. Vielleicht hätte man ein bisschen entspannter das mit ihm angehen sollen, aber er wurde halt auch relativ schnell hochgehypt. Und ist schwierig. Mal gucken, wie er sich da wieder rauswindet, sage ich jetzt mal, aus diesen 2 Niederlagen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn du da, ich glaube, der ist jetzt mittlerweile auch schon 30 oder 31, wenn du da 2 so Niederlagen kassierst, 30 ist er. Ja, dann schreiben dich natürlich erstmal viele ab, weil sie sagen, okay, gegen Gunnar Nelson und Benson Henderson hat er eh keine Chance, dann wird er halt einfach so ein typischer Fight-Night-Kämpfer bleiben. Und das kann dich natürlich auch mental so ein bisschen abfacken. Also von daher müssen wir mal gucken, wie sich das für Brandon Fetch weiterentwickelt. Thomas Almeida auch mit einer wahnsinnig guten Leistung gegen Brad Pickett. Eigentlich würde ich sagen Brandon Sharp, weil ich würde mich immer freuen, wenn Brandon Sharp einer aufs Maul kriegt. Aber hier ist er nochmal davon gekommen, der Multimillionär, der jede alte vögeln kann. Thomas Almeida hatte große Probleme in der ersten Runde gegen Brad Pickett und kam dann zurück, Wahnsinns-Knockout, auch wieder ein Knie, auch wieder eigentlich eine Aktion oder ein Kampf, über den man ewig reden könnte, wären da nicht die ganzen anderen Kämpfe noch, die so großartig waren. Aber Thomas Almeida hat zum ersten Mal so ein richtiges Ausrufungszeichen gesetzt, wenn er mich fragt. Und ich habe ja auch im Vorfeld dann immer wieder gehört, ja gut, der hat zwar einen 19-0-Rekord, aber da sind wirklich 18 Gegner, also die hätte wahrscheinlich noch Matze Schwarz besiegen können. Und jetzt würde ich sagen, okay, vielleicht ist die Competition nicht zu gut gewesen, aber der Typ ist trotzdem legit. Also es war eine tolle Leistung von Thomas Almeida. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich fragen, ein Kämpfer, der so jung ist und so gehypt wird, ja, kann der in so Schwulitäten geraten gegen einen Kämpfer wie Brad Pickett, der definitiv am Ende seiner Karriere ist? Also sollte er da nicht mehr dominieren, kann man so sagen. Andererseits wissen wir jetzt auch, dass er einen Punch einstecken kann und zurückschlagen kann. Also ich bin zufrieden mit Thomas Almeidas gezeigter Leistung. Und der Kampf, der eigentlich für uns die Wende gebracht hat, muss man dazu sagen, denn über Alex Garcia, John Howard, Cody Garbrandt, Louis Smolka und Cody Pfister spreche ich jetzt heute nicht, denn die Kämpfe waren alle so scheiße. Aber Matt Brown gegen Tim Means war auch nochmal ein phänomenaler Kampf. Tim Means, der zu Beginn Matt Brown wirklich in arge Schwierigkeiten bringt. Und ich dachte schon, oh hier, guck mal, Tim Means schafft's wirklich, Matt Brown zu besiegen. Das wäre ein Ausrufungszeichen. Da sind wir wieder beim Ausrufungszeichen. Aber Matt Brown dreht den Kampf mit seinen fucking Elbows und ihm gelingt dann der Guillotine-Choke zum Sieg kurz vor Ende der ersten Runde. Und ja, man hört, es gibt ein paar Kämpfe, die man jetzt zuletzt gehört hat. Ah, ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Nein, ich sag's jetzt. Also, wenn ihr mich fragt, in dieser Welt der Weight Division ist ja gerade wirklich viel los, ja. Aber ich gehe mal davon aus, der gute Robbie Lawler braucht jetzt eine kleine Pause. Nach dieser Schlägerei muss er sich erstmal ein bisschen erholen. Ich würde jetzt Matt Brown gegen Carlos Condit machen, einen Kampf, den wir eigentlich schon vor anderthalb Jahren oder so mal sehen wollten und sollten. Dann hat sich aber Carlos Condit verletzt. Und fuck you, Johnny Hendricks, sage ich an dieser Stelle. Nichts ist mit direkter Titelchance. Ich würde Johnny Hendricks gegen Tyron Woodley machen. Auch wenn Johnny Hendricks wahnsinnig versucht, diesen Kampf aus dem Weg zu gehen. Ich finde, Johnny Hendricks braucht nochmal einen Kampf, bevor er wieder einen Titelkampf bekommt. Und warum nicht gegen Tyron Woodley? Dann hast du zwei wirklich tolle Kämpfe für die Welterweight Division mit Matt Brown gegen Carlos Condit und Johnny Hendricks gegen Tyron Woodley. Und der Sieger aus diesen Matches, der sich am besten präsentiert hat, der trifft dann auf Robbie Lawler. So würde ich es machen. Gut, das war's zu UFC 189. Dann nochmal ein kurzer Blick auf Ultimate Fighter 21, auf das Finale. Natürlich die Story schlechthin, Stephen Thompson knockt Jake Ellenberger aus. Zunächst musste allerdings Stephen Thompson auch einen Knockdown über sich ergehen lassen. Er weiß zwar nicht, wie das passiert ist, aber Jake Ellenberger hat es irgendwie geschafft. Ich muss gleich dazu sagen, Jake Ellenberger wirkt wie von einem anderen Planeten. Also Jake Ellenberger hat irgendwann mal einen Knicks in seiner Karriere bekommen. Ich weiß nicht, auch mental wirkt er überhaupt nicht auf der Höhe. Also ich bin nicht beeindruckt gewesen mit dem, was ich da von Jake Ellenberger in den ersten Minuten auch der ersten Runde gesehen habe. Das, was ich von Stephen Thompson gesehen habe, das fand ich beeindruckend. Und ich meine damit nicht sein Striking. Das ist sowieso klar, dass er ein unglaublich gutes Striking hat. Aber er hat sich als Wrestler auch so ein bisschen gemausert. Ich glaube, das kommt dadurch zustande, dass er viel mit Chris Weidman trainiert. Und das wird ihm zugutekommen, dass Chris Weidman als Top-Wrestler ihm da auch noch so den ein oder anderen Tipp mitgibt. Und auch sein Jiu-Jitsu hat sich verbessert. Und auch da muss man sagen, dass das mit Sicherheit zu tun hat, damit zu tun hat, dass er in New Jersey trainiert und mit Matt Serra auch trainieren wird, der ja unglaublich gutes Jiu-Jitsu hat. Und er selber, Stephen Thompson, hat auch gesagt, dadurch, dass ich merke, dass ich wrestlerisch und Jiu-Jitsu-technisch mithalten kann oder besser werde, dadurch traue ich mir auch im Striking-Bereich mehr zu, weil ich einfach nicht die Angst haben muss, dann plötzlich mich auf dem Boden wiederzufinden. Und er zeigt halt hier seine unheimlich guten Skills als Kicker, sage ich jetzt mal, Spinning Hook Kick, unfassbar, haut er da den Jake Ellenberger K.O., also auch diesen Kampf bitte nachholen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und Stephen Thompson ist plötzlich ein Player in dieser Welterweight Division. Und aus meiner Sicht würde ein Kampf Stephen Thompson gegen Gunnar Nelson viel, viel Sinn machen. Das wird ja auch aktuell diskutiert als möglicher Dublin-Main-Event. Würde ich hervorragend finden. Hätte ich Bock drauf. Und ja, Stephen Thompson, ich mag den. Ich sehe gerade, wenn ich das richtig sehe, ist der 32. Kannst du dich doch nicht mehr Wonderboy nennen. Mit 32 ist man doch nicht mehr ein Wonderboy. Aber gut, Uriah Faber nennt sich ja auch noch California Kid, also von daher lasse ich es mal durchgehen. Das Ultimate Fighter Finale an sich, Kamaru Usman gegen Haider Hassan, hat mich nicht so richtig aus dem Sitz geschleudert, muss ich sagen. Auch diesen Kampf habe ich live geguckt. Es war okay, aber die beiden haben sich ja im Vorfeld bei Ultimate Fighter die haben sich halt überhaupt nicht verstanden. Und man dachte wirklich, dass es hier total abgehen würde und es würde ein Mega-Brawl geben oder ähnliches. Und auch bei den Weigh-ins habe ich schon irgendwie mehr mir erhofft, aber es war dann keine schlechte Leistung. Usman ist definitiv ein guter Wrestler und auf den müssen wir auf jeden Fall achten für die Zukunft. Das könnte ein interessanter Kämpfer werden für die UFC. Aber ja, insgesamt hat es mich nicht vom Hocker gerissen. Auch Michael Graves hat mich nicht vom Hocker gerissen. Jorge Masvidal fand ich noch stark gegen Cesar Ferreira. Im Vorfeld habe ich noch gescherzt, dass Masvidal nie K.O.-Siege einfährt oder Submission-Siege. Zack, Weltklasse gewechselt und plötzlich klappt es auch mit den K.O.-Siegen. Kann man sich auch mal angucken. Michelle Waterson mit einem soliden Debüt gegen Angela Magana. Übrigens, Angela Magana ist mit derselben Verletzung, die Jose Aldo hat, angetreten. Kann ich euch hier verraten. Die hatte auch eine Rippe sich verknackst oder so. Oder nicht, ja, verstaucht, so, das ist das richtige Wort. Und die ist mit derselben Verletzung hier in den Kampf gegangen. Muss man aber sagen, hat dann auch im Endeffekt gar keine Chance gehabt. Es geht ja dieses Blöde Telefon an, das kann aber nicht wahr sein. Was haben wir sonst noch? Massimo Blanco, okay, das war eine relativ überraschende Angelegenheit, also oder kuriose Angelegenheit, muss man sagen. Der Kampf geht los, Massimo Blanco, ihm gelingt ein guter Schlag, das muss man sagen. Mike Della Torre geht zu Boden, steht sofort wieder auf, aber Yves Levine war der Meinung, dass man den Kampf jetzt hier beenden muss. Es sah ein bisschen komisch aus. Ich kann damit leben, weil ich mag Massimo Blanco, muss ich ganz ehrlich sagen. Mehr kann ich zu diesem Kampf im Endeffekt dann aber auch nicht mehr sagen. Josh Salmon besiegt Caio Magalhães. Auch das, boah, kann ich mit leben. Josh Salmon wirkt sehr entspannt und bei Ultimate Fighter hatte man das Gefühl, dass das jemand sein könnte, der sich als Kämpfer durchsetzen kann in der UFC. Als er dann allerdings in der UFC gekämpft hat, am Anfang jedenfalls, habe ich gedacht, ah nee, das ist wieder so ein typischer Ultimate Fighter Fall, den sehen wir jetzt zweimal und dann ist er weg. Ich überlege gerade, nee, das kann gar nicht sein. Ich gucke mir gerade seinen Rekord an. Er hat jetzt 3 Kämpfe in der UFC gehabt und hat die alle gewonnen. Dann war das wahrscheinlich noch bei Ultimate Fighter, dass ich dachte, nee, da kommt nicht mehr viel von dem. Hat jetzt Kevin Casey, Eddie Gordon und Caio Magalhães besiegt und das ist natürlich schon gar nicht so schlecht. Man muss ja doch mal sagen, der Typ hat einiges durchstehen müssen. Seine Freundin ist vor einem Jahr, also vor nicht allzu langer Zeit, bei einem Autounfall ins Leben gekommen und dem ging's richtig scheiße, dem Typen. Und er scheint irgendwie wieder Lebensmut gefasst zu haben und sich aufgerappelt zu haben und macht jetzt eine gute Figur. Ja, und den Rest, den können wir ja eigentlich auch vergessen. Willie Gates, mein neuer Kumpel, hat sich dann noch so ein bisschen ins Rampenlicht gespielt mit seinem TKO-Sieg über Daryl Montagu, kann man noch ansprechen. Aber das war's dann. Länger möchte ich euch jetzt hier auch nicht mehr aufhalten. Wie gesagt, San Diego, da werde ich morgen noch eine Folge machen, eine kürzere, vielleicht noch ein paar News. Ich bin froh, dass wir hier wenigstens unter 50 Minuten geblieben sind. Ich hoffe, ihr habt euch so ein paar interessante Sachen mit auf den Weg geben können. Wenn nicht, dann ist das euer Problem. So. @MMA Radio, Twitter-Account, bitte followen. MMA Radio auf Twitter, bitte liken und iTunes. Ihr wisst es, iTunes. Immer schön bewerten. Bis dann, tschüss.